Die Teilnehmer des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung wohnten im Großtheater Ost-Pyongyang der musikalisch-choreografischen Erzählung Die Autobiografie der Jugend bei. Zum Bühnenwerk, das mit dem Präludium Chor und Tanz Lodere du Lagerfeuer eingeleitet wurde, gehörten Herrensolo Die Autobiografie der Jugend, Tanz Der Geist von Baekdu, Herrenchor Wir folgen dem Marschweg von Baekdu und weitere bunte Nummer. Es wurde dabei eindrucksvoll dargestellt, wie die koreanischen Jugendlichen mit der unerschöpflichen Treue zur Partei der Arbeit Koreas das Baekdu-san Kraftwerk der heroischen Jugend errichtet hatten.